We've been talking about in the first message about the way of brokenness. Wir haben in der ersten Botschaft über den Weg der Gebrochenheit gesprochen. That leads to the cross. Der hinführt zum Kreuz. And how God wants to help us to lay aside self. Gott möchte uns helfen, dass wir unser eigenes Ich beiseite legen. So that God is the center of our life. Auf dass Gott der Mittelpunkt unseres Lebens wird. And he uses situations. Und er verwendet dazu die Situationen. And in those situations we either become broken before him. Und in diesen Situationen werden wir entweder vor ihm gebrochen. Or bitter before people. Oder verbittert vor anderen Menschen. The Calvary Road is the road of unjust suffering. Der Kreuzesweg ist ein Weg des ungerechten Leidens. And nothing will test my humility or my godliness more than when I suffer unjustly. Und nichts wird meine Demut mehr prüfen, als wenn ich ungerecht leiden muss. So as I come to the cross, und wenn ich nun aufs Kreuz zugehe and ask God for forgiveness, und Gott um Vergebung bitte for what he puts his finger on, für das, worauf er mal seinen Finger legt, I pass through the cross, dann gehe ich durch das Kreuz, where the Apostle Paul said, I'm crucified with Christ. Wo der Apostel Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nevertheless, I'm alive. Nichtsdestotrotz, ich lebe. I'm very much alive. Ich bin sehr lebendig. I'm alive in the presence of a holy God. Ich bin lebendig in der Gegenwart eines heiligen Gottes. Brings me to the way of holiness. Das bringt mich auf den Weg der Heiligkeit. Because it's his presence that separates me. Denn es ist ja seine Gegenwart, die mich beiseite stellt. So the main characteristic of the way of holiness is the way of fellowship. Und das Hauptmerkmal des Weges der Heiligkeit ist eben diese Gemeinschaft, die ich erlebe. And the principle was, whatever is between me and a brother is between me and God. Und das Prinzip, was wir auch gehabt haben, war, alles, was zwischen mir und einem Bruder steht, das steht ja auch zwischen mir und Gott. Last week we did the way of suffering. Und letzte Woche haben wir behandelt den Weg des Leidens. And we had a guest speaker. Und wir hatten einen Gastsprecher. Dr. Margaret eine Nicole. Gastsprecherin Dr. Margaret Nicole. Her German parents. Ihre deutschen Eltern who went to Bulgaria as missionaries, sind als Missionare nach Bulgarien gegangen. Were both killed by the communist police. Und sie wurden dort von der kommunistischen Polizei umgebracht. And her brother, und das gleiche geschah mit ihrem Bruder, was also murdered by the police. Der auch ein Pastor war und eben auch von den Kommunisten umgebracht wurde. And in her life, there's no bitterness, aber in ihrem Leben findet sich keine Bitterkeit. But there's an indescribable blessing, aber ein unbeschreiblicher Segen along this road of holiness, der sich entlang zieht diesem Weg der Heiligkeit. And tonight I'd like to talk about the way of love. Und heute Abend möchte ich sprechen über den Weg der Liebe. When I'm fellowshipping with God, wenn ich Gemeinschaft habe mit Gott, I come to the way of love, and we find this, komme ich hin zu diesem Weg der Liebe. In 1 Corinthians chapter 13. Und wir finden das im 1. Korinther Kapitel 13. But we find the phrase at the end of chapter 12. Aber wir finden diesen Ausdruck und diese Worte am Ende des Kapitel 12. Paul is describing different kinds of gifts in the church. Paulus beschreibt da verschiedene Arten von Gaben in der Gemeinde. In chapter 12. In Kapitel 12. But at the end of the chapter he makes this statement. Aber am Ende dieses Kapitels, da macht er diese Feststellung. Now I will show you the most excellent way. Und einen Weg weit darüber, exzellent, zeige ich euch. And this is the word hyperbole in the Greek. Und das Wort hyperbole im Griechischen. It means beyond measure. Und einen Weg noch weit darüber hinaus, über jedes Maß hinaus. And as we read 1 Corinthians 13 a little bit, und wenn wir 1. Korinther 13 lesen, ein this wenig, speaks of God's love for us. Das spricht von Gottes Liebe zu uns. And God's love is beyond measure. Und Gottes Liebe uns gegenüber ist ohne Maß. Now in the Old Testament in the New Testament we hear a lot about the wrath of God. Im Alten Testament und zum Teil auch im Neuen Testament hören wir viel über den Zorn Gottes. The wrath of God towards Sodom and Gomorrah. Den Zorn Gottes zum Beispiel gegenüber Sodom und Gomorrah. The wrath of God toward Israel. Der Zorn Gottes gegenüber and then Israel. Toward different nations, auch gegenüber verschiedenen different Nationen, kingdoms. Verschiedenen Königreichen. The anger of God expressed in 70 AD toward an unbelieving Jerusalem. Der Zorn Gottes, der sich ausdrückte gegenüber ein ungläubiges Jerusalem 70 nach Christus. If we do not believe in a God of judgment, wenn wir nicht an einen Gott des Gerichts auch glauben, we will take judgment in our own hands. Dann werden wir das Gericht in unsere eigenen Hände nehmen. If the world believed in a God of judgment, wenn die Welt an einen Gott des Gerichts glauben würde, there would be peace in the world. oder ein Gott des Rechtes glauben würde, dann würde es auch Frieden in der Welt geben. Denkt einen Moment drüber nach. We have all these wars and wars and wars because people are taking judgment into their own hands. Wir haben all diese Kriege und Kriege und Kriege, weil Menschen das Recht in ihre Hand nehmen. But the wrath of God, the anger of God. Aber der Zorn Gottes is so overshadowed by his love. Ist so vollkommen überdeckt eigentlich von seiner Liebe. His love is beyond measure. Seine Liebe ist grenzenlos. And I'd like to show you some slides, but before we do, I just want to explain what's happening. Ich werde jetzt ein paar Dias gleich zeigen, aber vorher möchte ich etwas dazu sagen. In California there's a zoo. In Kalifornien gibt es einen Zoo. That had a tiger. In diesem Zoo gab es einen Tiger. And this female tiger. Und dieser weibliche Tiger was expecting cubs. Der erwartete kleine Junge. But the cubs died. Aber diese Jungen starben. And this female tiger went into depression. Und dieser Tiger, die ging in Depression. So they didn't know what to do with her. Sie wussten nicht, was sie mit ihr tun sollten. She was perfectly healthy. Sie war vollkommen gesund. But she was absolutely depressed. Aber sie war total deprimiert. And getting sick. Und sie wurde krank. So what they did is they checked around the world for different zoos if there was another tiger that could give one of its cubs. Und sie haben dann geprüft, ob es sich vielleicht irgendwo in der Welt einen Zoo gäbe, der vielleicht diese Tigerjungen abgeben könnte. But they couldn't find any. Aber sie konnten keinen finden. So there's only one thing that they could think of. Und da gab es nur eine Lösung, an die sie da dachten. Let's use a different animal. Lass uns ein anderes Tier nehmen. And we will clothe that animal with a tiger skin. Und wir werden dieses Junge von einer Tierart werden wir umhüllen mit einer Tigerhaut. I would not want to be that animal. Also ich würde dann nicht gerne dieses Junge sein. You know, like maybe we can clothe a little lion. Vielleicht könnte man einen kleinen Löwen nehmen, ihn in eine Tigerhaut hüllen, ein Tigerfell. Maybe a little alligator or something. Oder einen kleinen Alligator. But they came up with this. They came with an idea. Aber sie hatten eine Idee. And I want you to look at this picture. Und schaut da mal hin. They clothed little pigs. Sie haben kleine Schweine da eingehüllt. In real tiger skin. In echtes Tigerfell. And this tiger accepted the little pig as its own child. Diese Tigerin hat dann diese Kinder als die eigenen Jungen angenommen. Unbelievable, isn't it? Unglaublich, unfassbar. You have to think of this for a moment. Aber denk einmal drüber nach. Imagine if you put one of those pigs in there without the skin, what that tiger would have done. Stell dich einmal mal vor, wenn man da eines dieser Schweine da hineingibt, ohne das Fell, was dann passieren würde damit? Five little piglets sleeping on mother tiger. Also fünf kleine Frischlinge scheine da auf der Mutter. And she loves it. Und die Tigerin, sie liebt es. And you ask yourself. Und du kannst dich selbst fragen. You know, we always think of a tiger as ferocious, angry. Wir denken immer, dass ein Tiger sehr wild sei und sehr zornig sein könnte. This is somehow how people look at God. Und so betrachten Menschen ja auch Gott. And yet there is another side. Und doch gibt es diese ganz andere Seite. That wants to express love so much. Diese Seite, die Liebe so sehr ausdrücken möchte. Look at this last picture. Schaut euch das. You have this das little Bild. Little pig. Da ist dieses kleine Schwein. Sleeping on it on the mother tiger's or just sitting right on the mother tiger's head. Und sie sitzt ja direkt auf dem Kopf dieser Tigerin. We have a mother tiger sleeping. Man kann dort sehen, eine Tigerin, wie sie schläft. We have a little piglet with a red ribbon in his and around her neck. Und da ist ein kleines Ferkel mit einem roten Schleifchen. With its nose right on mom's nose. Und diese kleine Nase des Schweinchens direkt an der Nase der Tigerin. Or kind of on the nose. Also ziemlich direkt daran. Now, think of this for a moment. Denk einmal drüber nach. What if another little piglet came in and didn't have the tiger skin? Was würde passieren, wenn jetzt ein weiteres Ferkel hineinkäme, es hat aber nicht das Tigerfell um? Probably these little piglets would eat it up. Die kleinen Ferkel, sie würden es einfach auffressen. They don't even know who they are anymore. Sie wissen ja gar nicht mehr, wer sie sind. They think they're tigers. Sie denken, sie sind Tiger. Imagine the security that this little pig feels. Denk mal an diese Sicherheit, dieses Ferkel, das jetzt besitzt. I wonder how many times this little pig tries to roar, you know? Ich denke, wie oft wird das Ferkel gedacht haben, jetzt muss ich eigentlich brüllen. And everybody just laughs because this thing thinks it's a tiger. Und alle lachen, weil dieses Schweinchen denkt, dass es jetzt ein Tiger sei. It has an identity crisis here, but actually Und da kommt es zu einer Identitätskrise. Now, if we can liken this unto God, und wenn wir das vergleichen können mit Gott, and, you know, we can, und in gewisser Weise können wir das, if we take the liberty to think of ourselves as little piglets, wenn wir uns die Freiheit nehmen, uns selbst einmal als kleine Ferkel zu denken. Tell me that the mother tiger doesn't know that it's a pig. Also erklärt mir jetzt, dass die Mutter, also die Tigerin, nicht wüsste, dass es ein Schweinchen ist. She doesn't want to know it's a pig. Sie möchte gar nicht wissen, dass es ein Schweinchen ist. She sees or senses or breathes in the tiger skin. Sie hat den Duft dieser des Tigerfells. That's it. Und das ist es. This is mine. Und sagt, das gehört I zu ihr. I have a greater desire to love than to be angry. Ich habe ein größeres Verlangen zu lieben als zornig zu sein. And all through the Old Testament you see where God's love, und im ganzen Alten Testament kann man sehen, dass Gottes Liebe always tries to postpone punishment and judgment. Immer versucht, das Gericht einfach zurückzustellen. And we find that the only thing that God really is angry at, und man kann herausfinden, dass der eigentliche Punkt, worauf Gott zornig ist, are two things that this book mentions about the home. Das sind zwei Dinge, die dieses Buch da über das Heim erwähnt. And the problem in the home. Und das Problem, was man vielleicht zu Hause haben mag. The first thing is a lack of transparency. Der erste Punkt ist ein Mangel an Transparenz. And the second thing is a lack of real love. Und der zweite Punkt ist ein Mangel an echter Liebe. Now, let's just read 1 Corinthians 13 just a little bit. Und lesen wir einmal 1. Korinther 13 für einen Moment. This is the most excellent way. Das ist der Weg weit drüber hinaus. If I speak in the tongues of men and of angels but have not love, I am only a resounding gong and a clanging cymbal. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engeln rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but have not love, I am nothing. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames and have not love, I gain nothing. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Love suffers long. Die Liebe ist langmütig. Love is kind. Die Liebe ist gütig. It does not envy. Sie neidet nicht. It does not boast. Die Liebe tut nicht groß. It is not proud. Sie bläht sich nicht auf. It is not rude. Sie benimmt sich nicht unanständig. It is not self-seeking. Sie sucht nicht das Ihre. It is not easily angered. Sie lässt sich nicht erbittern. It keeps no record of wrongs. Sie rechtet Böses nicht zu. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. And we're not like that. So sind wir nicht. I mean, we might be like that a little bit sometimes. Vielleicht manchmal so ein bisschen. But put the pressure on and see if we're like that. Aber wenn wir dann unter Druck sind, dann können wir schauen, ob wir so sind. We are only like that on the other side of the cross. Wir sind nur so, wenn wir auf der anderen Seite des Kreuzes sind. And when we come to the cross and say, God, I'm not like that. Und wenn wir zum Kreuz kommen und sagen, Gott, ich bin so nicht. And we confess. Und wir das bekennen. Which is being transparent. Was nichts anderes ist als einfach transparent zu sein. See, there's no transparency in the home. Transparenz zu Hause. And what he says that sin manifests itself more in the home than anywhere else. Er sagt, Sünde manifestiert sich mehr im eigenen Heim als irgendwo anders. And if we can win the battle at home, wenn wir diese Schlacht zu Hause gewinnen können, dann wird sich das auch in der Gemeinde offenbaren. So we have a lack of transparency. Wir haben einen Mangel an Transparenz. We're trying to be that in ourselves. Wir versuchen ja das einfach selbst irgendwie zu produzieren. I'm not so bad here. I think I do pretty good. Well, yeah, okay. Na, so schlecht geht's doch gar nicht, oder? I think I'm better than them. Also zumindest besser als die. This is not the point. Das ist nicht der Punkt. The point is, wow, this is not me. This der is not characterized my life. Das bin ja nicht ich. Das charakterisierte gar nicht mein Leben. I have these in isolated moments. Isolierte Momente kann man es vielleicht entdecken. But when we confess and pass through the cross, wenn wir das aber bekennen und durch das Kreuz hindurchgehen, and we're on the way of holiness, und auf diesem Weg der Heiligkeit and sind, fellowshipping with God, und Gemeinschaft erleben mit Gott, because I've been cleansed, weil wir gereinigt sind, this becomes my life, but I don't even know it. Es wird zu meinem Leben, aber ich erkenne es noch nicht einmal. Because I'm in fellowship with the Lord, da ich ja Gemeinschaft habe mit dem Herrn, I've talked to him this morning, ich habe heute mit ihm gesprochen, I just kind of naturally become this and I'm unconscious of it. Kommt das eigentlich so ganz natürlich und ist mir eigentlich ganz unbewusst. Well, you've become very kind. Du bist sehr freundlich geworden. Oh, really? Wirklich? Huh. I used to be really unkind. Eigentlich war ich eher immer unfreundlich. Okay, maybe I have. I don't know. Na, vielleicht habe ich mich geändert. Don't think about it too much. Ich glaube, ich denke da gar nicht so viel drüber nach. But people see it. Aber Leute sehen when es. I'm in fellowship with God, people see it. Wenn ich Gemeinschaft mit Gott habe, Leute sehen das. And when it's not there, und wenn es dann aber nicht da I don't ist, look to myself to produce it. Dann schaue ich nicht auf mich selbst, um es selbst zu produzieren. I come to the cross to confess it. Ich komme zum Kreuz, um es doch zu bekennen. And to come back to the way of holiness, um da zurückzukommen auf den Weg der Heiligkeit, which is characterized by the way of fellowship, der ja charakterisiert ist von dieser besonderen Art der Gemeinschaft, die ich erlebe, and the way of love, und dieser besonderen Form der Liebe. And we can test ourselves with two simple questions. Und wir können uns selbst prüfen mit zwei ganz einfachen Fragen. How often do you say, wie oft sagst du, I'm sorry, es tut mir leid? I think like in 21 years of being in Austria, I've heard that about 21 times. Also 21 Jahre, die ich hier in Österreich nun verbracht habe, habe ich es vielleicht nur 21 Mal gehört. It might be an epidemic here, I don't know. Vielleicht ist es irgendwie eine Epidemie. It's got to be some reason for all the schimpfing in the city. Es muss irgendwie einen Grund geben für das ganze Schimpfen in der Stadt. Because I live here, you know. Ich sage das, weil ich hier ja lebe. I'm sorry. Es tut mir leid. If I don't say I'm sorry to people who I see, wenn ich nicht, es tut mir leid, sage Entschuldigung zu Leuten, die ich ja sehe. 1 John 4:20 says you don't say it to God. 1. Johannes 1:20 sagt ganz klar, dann sagst du ja auch nicht zu Gott. If you don't love people who you can see, you cannot say I love God who I do not see. Wenn ich nicht Leute liebe, die ich ja sehen kann, wie kann ich dann behaupten, dass ich Gott liebe, den ich nicht sehen kann? I'm sorry. Es tut mir leid. What does it take to say I'm sorry? Was braucht es, um zu sagen Entschuldigung? Number two. Punkt zwei. Thank you. Dankeschön. What does it take to say thank you? Was braucht es, sich zu bedanken? What does it take not to say thank you? Und was braucht es, sich da nicht zu bedanken? Why should I say thank you? I deserve this. Warum soll ich da Danke sagen? Ich verdiene das doch. So there's no sorry, there's no thank you. Es gibt keinen Entschuldigen, es gibt keinen Danken. So it's the life is not characterized by mercy. Und das Leben ist nicht charakterisiert durch Barmherzigkeit. Because I can't receive mercy unless I say I'm sorry. Denn ich kann ja nicht die Barmherzigkeit empfangen, es sei denn, dass ich sage, es tut mir leid, Entschuldigung. And all of this happens on this side of the cross. Und das sind ja all die Dinge, die auf dieser Seite des Kreuzes passieren müssen. Oh Lord, I just read 1 Corinthians 13 and wow, I just wiped out. Ich habe da gerade 1. Korinther 13 gelesen, Herr, und ist nichts mehr von mir übrig. I need help here. Ich brauche Hilfe. I'm sorry. I agree with you that I am not producing this. Dass ich das nicht produzieren kann. It's not being manifest. I'm sorry. Tut mir leid, das zeigt sich gar nicht in meinem Leben. And Lord, while I'm here, thank you for all you've done. Und wenn ich schon hier bin, danke für all das, was du getan hast. And we pass through. Und so gehen wir durch das Kreuz. And to use the illustration of the tiger, um nochmal dieses Bild des der Tigerin zu verwenden. I want to read from Isaiah chapter 61. Ich möchte lesen aus Jesaja Kapitel 61. You can turn there if you want, verse 10. Und ihr könnt einmal hinschlagen, Vers 10. This is really unbelievable. Er ist einfach unglaublich. Remember, God's love is without measure. It cannot be measured. Gottes Liebe ist ohne Maß. Sie kann nicht gemessen werden. We could say that his anger can. Wir könnten sagen, sein Zorn, ja, der kann gemessen werden. Psalm 30, verse 5. Psalm 30, Vers 5. It says that his anger is for a moment. Sein Zorn ist für einen Moment. But his love is for a lifetime. Aber seine Liebe ist ein Leben lang. We should find comfort in the fact that God is an angry God at times. Wir sollten da auch Trost finden in dem Punkt, dass Gott auch manchmal ein zorniger Gott ist. Because then I don't have to avenge myself. Denn dann muss ich mich ja selbst nicht rächen. God will do it. Gott wird das tun. In Romans 12 it says, God says, vengeance is mine. Römer 12, Gott sagt, die Vergeltung ist mein, says the Lord. Sagt der Herr. So we can just take our hands off of situations. So können wir von Situationen einfach unsere Hände wegnehmen. Now look at verse 10. Schaut einmal Vers 10. I delight greatly in the Lord. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. My soul rejoices in my God. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. For he has clothed me with garments. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. You know what that Hebrew word means? Wisst ihr, was das hebräische Wort bedeutet? He has wrapped me. Er hat mich da umhüllt. He's the same thing that they did to these little cubs. Genau das, was sie getan haben mit cubs? Diesen Früchtlingen. Same thing they did to these little tigers. Was sie mit diesen kleinen Ferkeln getan? Yeah, tigers. Tigern getan haben. Right, they wrapped them. God does the same thing to us. Gott macht das gleiche mit uns. He has wrapped us with garments of salvation. Er hat uns umhüllt mit Kleidern der Rettung. And arrayed or clothed me with a robe of righteousness. Den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Remember the story in Matthew 22 where the guy shows up at the wedding feast without a garment? Erinnert ihr euch an die Geschichte Matthäus 22, wo da dieser Mann zur Hochzeit kommt? Everybody was so happy. Ohne Hochzeitskleid. Jeder war so voll Freude. All the little piglets were at the wedding and they all had these little tiger costumes. All diese Frischlinge, diese Ferkel, die waren bei der Hochzeit und sie hatten alle diese Tigerkostüme. And King Tiger was just walking around so happy with all the little piglets and their tiger costumes. Und da kommt die Königstigerin und sie ist so fröhlich mit all diesen Ferkeln in den Tigerkostümen. And one little piglet came in and said, "It's too hot to wear a costume." Ein Ferkel kommt und sagt, das ist zu heiß. Ich kann doch nicht das Kostüm tragen. I'm just gonna go in the cage without a costume. Ich werde in den Käfig hineingehen ohne Kostüm. And the anger und der Zorn of the king, der Zorn toward this person, des Königs gegenüber dieser Person. He said, "You bind him up, bindet ihn, and throw him into outer darkness." Und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. He said, "Where is your costume? Where is your garment?" Wo ist dein Hochzeitskleid? This is what Christ died for. Dafür ist Christus gestorben. Christ died on the cross to provide us with this garment. Christus starb am Kreuz, um uns dieses Kleid der Errettung zu schenken. We will not grasp this until we enter into heaven. Wir werden das nicht verstehen, bevor wir nicht in den Himmel eingetreten sind. That God has clothed me. Dass Gott uns umkleidet hat. In my piglet nature. In meiner Ferkelnatur. He has clothed me with a robe of his righteousness. Mit dem Kleid, mit dem Mantel seiner Gerechtigkeit. And I can come to the cross. Und ich kann zum Kreuz kommen. And I can say, "God, forgive me." Und ich kann sagen, Gott, vergib mir. Clothe me. Umhülle mich. And I pass through into the presence of a holy God. Und ich trete hindurch in die Gegenwart eines heiligen Gottes. Who is very he's very displeased with selfishness. Und er hat ein völliges Missfallen gegenüber der gegenüber dem and Egoismus greed, und dieser Gier. And all of this stuff we go through. Und all diese Dinge, die wir da durchmachen. And I'm on this side the sinner. Und da bin ich auf dieser Seite ein Sünder. And if I try to get into his presence, und wenn ich da versuche, in seine Gegenwart zu kommen, without this robe, ohne diesen Mantel der Gerechtigkeit, without the righteousness of his son, ohne die Gerechtigkeit seines Sohnes zu tragen. Now it's interesting, some other tiger gave his life for that skin. Ein anderer Tiger gab sein Leben hin, damit ich dieses Fell geben könnte. Right? Some other tiger died for that. I mean, also, unless he just died of old age, you know? Ein anderer Tiger hatte sterben müssen, damit sie das Fell den Ferkeln geben konnten. Okay, now we need tiger skins somewhere. Wir brauchen irgendwie Tigerfell. Call around and ask if there's an old tiger who's ready to die. Ruft mal herum. Vielleicht gibt es da einen alten Tiger, der bereit Or ist zu sterben. Call some hunter in Africa. Da ruft da ein Jäger an in Afrika. Some tiger gave his life so these little piglets could go come into the presence of this female tiger. Ein anderer Tiger, der hat sein Leben dafür geben müssen, dass diese Ferkel da in die Gegenwart dieser Tigerin kommen konnten. And Christ gave his life. Und Christus gab sein Leben. So that our sin could go to the cross. Auf dass unsere Sünde ans Kreuz gehen and kann. And his righteousness could be given on our account. Und dass seine Gerechtigkeit uns einfach zugerechnet werden könnte. In Revelation chapter 7, it says in verse 9 that all these nations came before God. Und in der Offenbarung Kapitel 7 Vers 9, da heißt es, all die Nationen vor Gott treten. A huge multitude. Eine riesige Menge. And every single person was wearing a white garment. Und jede einzelne Person trägt ein weißes Gewand. And it symbolized the righteousness that God has clothed us in. Und es symbolisiert die Gerechtigkeit, in die Gott uns gekleidet hat. Now, think of the little piglet there sleeping on Mama Tiger's face. Und denk einmal dieses kleine Schweinchen, was er direkt an der Schnauze der Tigerin da schläft. And remember, the mother has her eyes closed, and the little pigs, her eyes are like open like marbles. Und die Mutter, die Tigerin, hat ihre Augen geschlossen, und das kleine Ferkel hat so große Augen wie Murmeln. What that little pig is thinking is. Was dieses Ferkel denkt, ist, this is unbelievable. Das ist unglaublich. How did I ever wind up here? Wie bin ich hierher gekommen? This is indescribable. Unfassbar, nicht zu beschreiben. It's an indescribable blessing. Unbeschreibbarer Segen. He's just like thinking like, wow. Wow. You can see it right in his eyes. Put the thing, it's just like going, wow. Deckt in den Augen. Wahnsinn. Like imagine his friends on the other side in another cage, you know? Denk mal die Freunde auf der anderen Seite da in dem Käfig. Look at those eyes. He's just thinking like, man, how did I get here? Schau dir die Augen an. Wie bin ich hierher gekommen? This is an unbelievable life. Unglaubliches Leben, was ich da habe. Never would have thought it in a million years. Hätte ich nie gedacht. Millionen von Jahren nicht. Would you? Hättet ihr das gedacht? And yet we little piglets like we are, we will one day be in the very glory of God. Und wir Schweinchen, die wir sind, wir werden eines Tages in der Herrlichkeit Gottes sein. You know, and the comparison is much is infinitely bigger than a tiger to a pig. Und der Vergleich ist unvergleichbar größer als der Tiger und das Schweinchen. Be more like a tiger to a cancer cell. Und der Tiger mit einer Krebszelle, yeah. Zu vergleichen. This is unbelievable. And this is us. This is our life. Und das sind wir. So ist unser Leben. And God loves us. Und Gott liebt uns. And he knows who we are. Und er weiß, wer wir sind. I don't know if the tiger knows who those little things are, but ich weiß nicht, ob die Tigerin weiß, wer diese kleinen Ferkel sind. God knows who we are. Gott weiß, wer wir sind. And we begin to think. Und wir fangen an like zu denken. We're children of God. Aber wir fangen an zu denken wie Kinder Gottes. And I'll bet that those little piglets start to take on some of the characteristics of Mama Tiger. Und ich möchte wetten, dass diese kleinen Ferkel auch die Charakteristika der Tigerin annehmen. Now just to close. Um abzuschließen. With this kind of security. Mit in dieser Art der Sicherheit. I can begin to say I'm sorry. Und Geborgenheit kann ich anfangen zu sagen, es tut mir leid. What is the problem? Was ist das Problem? I can begin to say thank you. Und ich kann auch sagen, Dankeschön. Because I didn't deserve this. Thank you. Das habe ich ja nicht verdient. Denial. Verleugnung. Denial is the essence of sin. Verleugnung ist eigentlich der Kern der Sünde. Adultery is a sin. Ehebruch ist eine Sünde. Murder is a sin. Mord ist eine Sünde. Stealing. These are sins. Das sind Sünden. But the essence of sin is denial. Aber der Kern, das Wesen der Sünde, ist einfach Verleugnung. I did nothing wrong. Ich habe doch nichts falsch gemacht. I don't even believe there's a God. Glaube nicht mal, ob es da überhaupt einen Gott gibt. So everything came from a little marble. Alles kam da von dieser kleinen Murmel. Just a little marble one time. And trillions of galaxies. Und Trillionen von Galaxien. Started. Die sind einfach, haben einfach begonnen. You know what it says in Romans 1? Römer 1. It says the wrath of God is being revealed against all ungodliness and unrighteousness. Das heißt, der Zorn Gottes wird geoffenbart gegenüber aller Gottlosigkeit. Toward those who suppress the truth. Gegenüber denen, die Wahrheit niederhalten. That means they deny it. Sie verleugnen es. And I'll never find God. Und ich werde Gott nicht finden, if I live in denial, wenn ich in Verleugnung lebe. A lack of transparency. Ein Mangel an Transparenz. This is what eternal separation from God is all about. Und das ist das, worum es da geht, in dieser ewigen Trennung von Gott. Christ hangs here on a cross, a bloody cross. Christus hängt dort an einem Kreuz, ein blutiges Kreuz. God says, pass through the cross. Gott sagt, schreite doch durch das Kreuz. Into life. Hinein in das Leben. And I say, for what? Und ich sage, wozu denn das? Because you cannot enter my presence. Weil du auch nicht in meine Gegenwart gehen kannst. In your pig nature. In deiner Schweinsnatur. You can't get in. Du kommst nicht rein. You have to be like me. Du musst sein wie ich. I have to see myself in you. Ich muss mich selbst in dir sehen. Put on the garment. Leg einfach den Mantel um. Confess your sin, put on the garment and pass through. Bekenn deine Sünde, leg den Mantel an und schreite hindurch. I don't believe in sin. Naja, an Sünde glaube ich nicht. I don't have any sin. What's sin? Ich habe keine Sünde. Was ist Sünde? That's just a religious word. Das ist ein religiöses Wort. Okay, change it to selfishness. Ändern wir das einfach in Egoismus. I'm not selfish. Ich bin doch nicht egoistisch. Let's talk to your wife. Sprechen wir mal mit deiner Frau. Let's talk to your children. Let's talk to mit your deinen boss. Kindern, mit deinem Chef. Selfishness is in our nature. We Egoismus liegt in unserer Natur. God wants to be in the center. Gott möchte dein Mittelpunkt sein. And if we keep this idea of being wrapped in his righteousness. Und wenn wir diese Vorstellung da, wenn wir daran festhalten, dass wir doch eingehüllt sind in seiner Gerechtigkeit. What is the way of love? Was ist der Weg der Liebe? I am so secure in who God has made me to be in Christ. So sicher und geborgen in dem, wozu Gott mich ja in Christus gemacht hat. I'm so secure in my robe. Ich bin so sicher da in meinem neuen Gewand. That I can risk saying I'm sorry. Dass ich jetzt riskieren kann zu sagen, das tut mir echt leid. I can risk being thankful. Und ich kann es auch riskieren zu sagen, Dankeschön. Because my security comes from the Lord. Denn meine Sicherheit kommt vom Herrn. And this is where revival starts in the home. Und da beginnt die Erweckung direkt zu Hause. I think I've said I'm sorry probably, I don't know, 5,000 to 10,000 times since I've been here in Vienna. Ich glaube, dass ich, es tut mir leid, vielleicht 5,000 to 10,000 Mal gesagt habe, seitdem ich hier in Wien bin. I try to say thank you as many as times as I can in every birthday card, everything I write or say. Und ich denke, dass ich Danke so oft gesagt habe, wie ich nur kann. Vielleicht auch in Geburtstagskarten oder was auch immer für Ausdruck. I don't think it's so difficult. Ich glaube, es ist nicht schwer. But I'm like absolutely amazed. Bin so erstaunt. At how little I hear, especially I'm sorry. Wie wenig das höre, insbesondere es tut mir leid, Entschuldigung. Like it doesn't even exist. Als wenn es das nicht gäbe. I mean, I hear the word thank you many times. Also oft höre ich das Wort danke, ja, thousands danke. Of times. Vielleicht auch tausende Male. But the words I'm sorry, I very. Aber diese Worte, Entschuldigung, es tut mir echt leid. When I'm secure in the love of God. Wenn ich sicher bin in der Liebe Gottes. It's very releasing. Es ist sehr freisetzend. Was it my fault? War es meine Schuld? Maybe it was my fault. Vielleicht war es ja meine Schuld. Probably was my fault. Wahrscheinlich war das schon meine Schuld. Oh, okay, it wasn't my fault. Anyway. Oh, in dem Fall war es nicht meine Schuld. If it okay. was my fault, I'm sorry. Aber wenn es meine Schuld war, tut mir leid. Hey, thank you for doing that. I appreciate that. Hey, danke, dass du es gemacht hast. Das schätze ich sehr. This is life transforming. Und das verwandelt unser Leben. So with that, let's close in a prayer. Und schließen wir im Gebet ab. Maybe you're here tonight. Vielleicht sind Sie heute Abend hier. And you've never received the Lord. Und Sie haben den Herrn noch nie empfangen. You've never received the love that's beyond measure. Noch nie diese grenzenlose Liebe. Maybe your idea of God is that he's an angry God. Vielleicht ist Ihre Vorstellung, dass Gott ein zorniger Gott sei. But he is an angry God at times. Ja, manchmal ist er ein zorniger Gott. And he's angry toward indifference. Und er ist zornig gegenüber Gleichgültigkeit. And denial of the truth. Und Verleugnung der Wahrheit. But he's a very merciful God. Aber er ist ein sehr barmherziger Gott. To an honest heart. Gegenüber einem ehrlichen Herzen. To a humble heart, a broken heart. Ein demütiges, ein gebrochenes Herz. And he wants to hide us in his presence. Und er möchte uns in seiner Gegenwart verbergen. Pray with me tonight. Beten Sie mit mir. Just a little prayer. Nur ein kleines Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. I am here. Hier bin ich. Help me. Hilf mir. I think I understand a little bit. Ich denke, ich verstehe nur ein bisschen. Help me to understand more. Hilf mir doch, dass ich mehr verstehen kann. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Accept me. Nimm mich an. Give me one of those robes if you have an extra one. Gib mir diesen Mantel der Gerechtigkeit, wenn da einer da ist für mich. Noch einer. I would like to be your child. Ich möchte dein Kind sein. Hidden in your authority and power. Verborgen in deiner Autorität und in deiner Macht. In Jesus' name. Und ich bitte in Jesu Namen. And Lord, for our church. Und Herr, für unsere Gemeinde. That each of our families would be transformed. Dass jede einzelne Familie von uns einfach verwandelt wird. Not by our own goodness. Nicht durch unsere eigene Güte. Not by trying harder. Nicht indem wir es immer heftiger versuchen. But by fellowshipping more with you. aber indem wir mehr mit dir Gemeinschaft haben. And being honest with you. Und mit dir ehrlich sind. And thankful. Und dankbar. Lord, thank you for being there for us. Herr, danke, dass du für uns da bist. A great God. Ein großartiger Gott. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Do you remember the story of King Shamir? Kennt noch die Geschichte von König Shamir? We've used this on a street often. Wir haben das oftmals auf der Straße verwendet. But there was this king and da gibt es diesen König. And he was a just and loving king. Er war ein gerechter, aber auch ein liebender König. And he was famous and his kingdom was prospering. Er war sehr berühmt und sein Königreich, es hatte Wohlstand. And one day, aber eines Tages, there was something missing from his treasury. Fand man heraus, dass etwas aus seinem Schatz fehlte. And he was so angry. Und er war so zornig, that somebody would steal right out of his treasury. Dass jemand direkt aus seiner Schatzkammer etwas stehlen würde. And he made the statement. Und so traf er die Feststellung. Whoever this was, we are going to publicly beat in the square. Wer auch immer das war, er wird öffentlich auf dem Platz ausgepeitscht werden. And he just made a decree. Und er erhob dies zum Dekret. So they searched everywhere for this person. Und so suchten sie nach dieser Person im ganzen Land. And they finally found him. Und schließlich fanden sie diese Person. It was his mother. Es war seine Mutter. Mom. Mutter. You stole out of my treasury? Du hast aus meiner Schatzkammer gestohlen? Well, I didn't really steal it, son. Ich hab's nicht wirklich gestohlen, Sohn. I just took it. Ich hab's genommen. What is he going to do now? Was wird er jetzt tun? He has to decide whether he's going to be a just king or a loving king. Er muss die Entscheidung treffen, ob er ein gerechter oder ein liebender König ist. If he spares his mother, wenn er seine Mutter verschont, his word is nothing in the eyes of all the other kings. Dann gilt sein Wort nichts mehr in den Augen der anderen Könige. If he keeps his word, wenn er aber sein Wort hält, his love is nothing in the eyes of his kingdom. Dann ist seine Liebe nichts mehr in den Augen seines Königreichs. From his people. Gegenüber seinem Volk. So he thinks through the whole night. So denkt er und denkt er drüber nach die ganze Nacht. And in the morning, dann aber am Morgen, he gives the command. Gibt er den Befehl. Take my mom. Nehmt meine Mutter. And tie her to the post in the square. Binde sie an einen Pfahl direkt auf dem Platz. I'll meet you out there. Ich werde euch dort treffen. And the whole city gathered. Und die ganze Stadt hat sich versammelt. As the mother was tied to the post. Während seine Mutter da direkt an den Pfahl gebunden wurde. And he gave the command when I something like when I count to three. Wenn ich euch das Gebot gebe, ich zähle bis drei. I want to execute the punishment full force on my mom. Dann führt diese Strafe mit aller Kraft aus. The crowd went crazy. Das Volk, es wurde verrückt. He's a madman. Er ist ein Verrückter. She will die. Sie wird dabei sterben. She'll never take it. Nie. I hate this king. Ich hasse diesen König. So he says one, two. Und er gibt das Kommando eins, and zwei. As the whip goes back. Und während die Peitsche zurückschnellt. The king drops his robe. Lässt der König seinen Mantel nieder. And he grabs his mom. Und er umarmt seine Mutter. And the blows are coming. Und stellt sich Schützen vor sie und da kommen diese Schläge. But he doesn't let one of them through. Aber nicht einer covers his mom. Nicht einer empfängt sie. Sie bedeckt, er bedeckt sie. Protecting her. Und beschützt sie. It's a true story. Eine wahre Begebenheit. This is what Christ did. Das ist das, was Christus getan hat. Is he just? Ist er gerecht? Or is he loving? Oder ist er liebend? He's both. Er ist beides. And Christ went to the cross. Und Christus, er ging ans Kreuz. And protected us. Und er hat uns beschützt mit seiner Umarmung. This is the way of love. Das ist der Weg der Liebe.